starten wir einmal mit einem kleinen Video. Dabei belassen, die Bedingungen für die Wirtschaft und die Arbeitsmärkte zu verbessern. Wir müssen auch über das System unserer Hilfen nachdenken und fragen, sind die Hilfen, die sozialen Hilfen, wirklich Hilfen für die, die es angeht? Ich akzeptiere nicht, dass Menschen, die arbeiten wollen und können, zum Sozialamt gehen müssen, während andere, die dem Arbeitsmarkt womöglich gar nicht zur Verfügung stehen, Arbeitslosenhilfe beziehen. Und ich akzeptiere auch nicht, dass die Menschen, die gleichermaßen bereit sind zu arbeiten, Hilfen in unterschiedlicher Höhe bekommen. Ich denke, das kann nicht erfolgreiche Integration sein. Wir brauchen deshalb Zuständigkeiten und Leistungen aus einer Hand. Damit steigern wir die Chancen derer, die arbeiten können und arbeiten wollen. Das, meine Damen und Herren, ist der Grund, warum wir die Arbeitslosen- und Sozialhilfe zusammenlegen werden. Und zwar einheitlich auf eine Höhe, und auch das gilt es auszusprechen, die in der Regel dem Niveau der Sozialhilfe entsprechen wird. Wir kommen gleichzeitig den Menschen entgegen, denen wir mehr abverlangen müssen. So werden wir damit Schluss machen, meine Damen und Herren, dass Langzeitarbeitslose, wenn Sie im Moment zuhören, es wird ja noch, es kommt ja jetzt noch was, Herr Schauer. Wir kommen gleichzeitig den Menschen entgegen, denen wir mehr abverlangen müssen. So werden wir damit Schluss machen, meine Damen und Herren, dass Langzeitarbeitslose, die einen Job annehmen, sämtliche Ansprüche auf Transferleistungen verlieren. Deswegen werden wir eine bestimmte Zeit Langzeitarbeitslosen, die eine Beschäftigung aufnehmen, deutlich mehr als die bisherigen 15% der Transfers belassen. Das soll und das wird ein Anreiz für die Aufnahme von Arbeit sein. Und ich denke, wir setzen damit ein eindeutiges Signal für Menschen in unserer Gesellschaft, die länger als 12 Monate arbeitslos sein. Niemanden aber wird künftig gestattet sein, sich zu Lasten der Gemeinschaft zurückzulehnen. Wer zumutbare Arbeit ablehnt, und wir werden die Zumutbarkeitskriterien verändern, der, meine Damen und Herren, wird mit Sanktionen rechnen müssen. Darüber hinaus reformieren wir das Arbeits- und Sozialrecht an den Stellen, an denen sich im Laufe der Jahre Beschäftigungshemmnisse entwickelt haben. Aber auch hier vorweg eine Bemerkung. Der Kündigungsschutz, meine Damen und Herren, wie er zum Wesen unserer sozialen Marktwirtschaft gehört, ist nicht nur eine soziale, er ist auch eine ökonomische und kulturelle Errungenschaft. Unser Land ist nicht durch Gesetze des Dschungels oder durch bedenkenloses Hire and Fire stark geworden, sondern unser Land ist stark geworden durch selbstbewusste Arbeitnehmer, deren Motivation eben nicht Angst ist, sondern der Wille, gemeinsam mit tüchtigen Unternehmern etwas zu leisten. Aber wir wissen, welche gewaltigen Veränderungen an der ökonomischen Basis unserer Gesellschaft stattfinden. Wir müssen deshalb auch den Kündigungsschutz für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und natürlich auch für die Unternehmen besser handhabbar machen. Das, meine Damen und Herren, gilt insbesondere für die Kleinbetriebe mit mehr als 5 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Für sie muss und wird die psychologische Schwelle vor Neuanstellungen überwunden werden. Der Wirtschafts- und Arbeitsminister hat dazu Vorschläge entwickelt, und diese Vorschläge werden ohne Abstriche umgesetzt werden, meine Damen und Herren. So, den wollen wir uns jetzt nicht noch antun. Ja, das ein Video kurz zur Einführung oder zur Einleitung in das, was eins der zentralen Themen in unserem Vortrag sein wird, nämlich die Reformen, die unter dem Namen Agenda 2010 und das zentralste Stück davon die Hartz-IV-Reform bekannt geworden sind. Inhaltlich werde ich da später ausführlicher drauf eingehen, und wir werden auch noch weitere Videos anschauen, um den damaligen historischen Diskurs so ein bisschen zu verstehen. Ich fand es ganz gut, einfach nochmal zur Erinnerung, weil es ja nun schon 16 Jahre her ist und wir jetzt in einem völlig anderen Wahlkampf mit völlig anderen Themen stecken, hiermit mal mit so einem historischen Bruch einzusteigen. Was ich gerne nochmal einleitend sagen würde, ist, dieser Vortrag besteht eigentlich aus 5 Teilen. Das ist vielleicht ganz gut, wenn man das einfach vorher ungefähr weiß, wo man gerade ist. Das zentrale Thema ist eigentlich Teil 3 und Teil 4. Ich würde mich gerne nochmal mit der rot-grünen Regierungszeit im Bund beschäftigen und mit der Zeit danach und dann mit dem parlamentarischen Rechtsruck. Und ich würde dann in Teil 4 und 5 was zum Thema Situation, strategische Situation der radikalen Linken und gelebte Strategie der radikalen Linken sagen wollen. Vorab sollen aber dennoch einige theoretische Überlegungen kommen. Die sind aus unserer Sicht sehr wichtig, weil sie doch in der Lage sind, einiges von dem, was passiert ist, auch so ein bisschen einzuordnen und zu erklären. Das heißt, wie wir ja schon eingangs gesagt haben, wir sind eine Gruppe The Future is Unwritten, die sich irgendwie auf die Fahnen geschrieben hat, eine feministische, antikapitalistische und antistaatliche Praxis zu haben. Und deswegen würde ich mich gerne noch mal kurz damit beschäftigen, was ist eigentlich diese kapitalistische Sozialstruktur? Und wenn wir dann auch über Staats- und Parlamentarismuskritik reden am heutigen Abend, dann wäre es auch wichtig zu gucken, wie ist diese kapitalistische Sozialstruktur mit der Sozialformation verzahnt, die wir Staat nennen. Das hört sich jetzt ein bisschen sperrig an, das soll alles gar nicht so lange dauern. In einer Stunde ungefähr sollte der Vortrag durch sein. Daran kann man auch erkennen, es wird sehr holzschnittartig sein und es wird darum gehen, einige grundlegende politische Argumentationslinien hier nachzuzeichnen. Das heißt, mit den Themen, auf die der Vortrag nicht eingeht, ließen sich sicher ganze Bibliotheken füllen. Natürlich sind trotzdem allerlei Anmerkungen zu Dingen, die hier nicht erwähnt worden sind, am Ende in der Diskussion sehr willkommen. Dafür wollte ich trotzdem zu Beginn schon mal um ein gewisses Verständnis werben, dass der Vortrag einige blinde Flecken haben wird, weil er sich auf einen bestimmten roten Faden in der Argumentationslinie konzentrieren möchte. Wie dieser rote Faden genau aussieht, das ist hoffentlich dann am Ende ziemlich gut sichtbar. Ja, das war es im Prinzip auch schon, was ich zur Einleitung sagen wollen würde. Und würde jetzt mit dem ersten Teil beginnen. Nochmal kurz einsteigen darin, was ist die kapitalistische Sozialstruktur. Ich würde allerdings aus Bequemlichkeitsgründen nochmal kurz am Mikro was justieren. So, ich hoffe, das bleibt jetzt ungefähr in der Höhe und rutscht hier nicht immer runter, sonst muss ich gleich nochmal aufstehen, aber ihr werdet mir das nachsehen. Ja, genau, also in was für einer Gesellschaftsordnung leben wir eigentlich? Das wisst ihr wahrscheinlich auch alle selber, deswegen nur noch mal kurz rekapituliert. Wir hätten uns jetzt darauf festgelegt, zu sagen, was wir auf jeden Fall sagen können über die Gesellschaftsordnung, ist, wir leben in einer kapitalistischen Gesellschaftsordnung, wir leben aber auch in einer patriarchalen Gesellschaftsordnung. Und wir können in unserer Gesellschaft eine soziale Institution vorfinden und das auch relativ global umspannend, die sich Staat nennt oder Staaten. Genau, vielleicht zum Staat kommen wir dann in Teil 2. Vielleicht einmal direkt was zum Patriarchat vorab, weil das in diesem Vortrag sehr untergehen wird insgesamt, weil es nicht das zentrale Thema in diesem Vortrag ist. Aber trotzdem nicht aus der Kritik rausgeschnitten werden kann. Genau, Patriarchat, was ist das? Patriarchat ist jetzt vereinfacht gesagt, hier sieht man dann die Holzschnittartigkeit, die Herrschaft von Männern über Frauen und über andere Geschlechter. Und das ist eine Herrschaft, die setzt sich heutzutage oftmals unmittelbar persönlich durch, das heißt in sozialen Beziehungen, in romantischen Beziehungen, in Ehe, Beziehungen, auch in Gewalt auf offener Straße, in unmittelbarer körperlicher Gewalt, Die kann aber auch vermittelt über die kapitalistische Sozialstruktur stattfinden. Das kann man, glaube ich, noch mal sich später noch mal angucken. Wichtig daran ist zu wissen, noch mal zu bedenken, dieses Verhältnis Patriarchat gab es lange schon vor dem Kapitalismus. Das ist nicht aus dem Kapitalismus abzuleiten. Auf der anderen Seite ist das Patriarchat heutzutage so eng mit dem Kapitalismus verzahnt, dass es gewissermaßen zu seiner scheinbar sogar unverzichtbar zu seiner Stabilisierung beiträgt. Man könnte da auch von einer Wahlverwandtschaft zwischen Kapitalismus und Patriarchat sprechen. Wichtig ist, genau, also das vielleicht zum Thema Patriarchat, genau, was uns dann noch wichtig war, zu betonen, dass wir sozusagen ein kapitalistisches Patriarchat heute vorfinden, auf eine gewisse Weise, das sich von einem vorkapitalistischen Patriarchat unterscheidet. Genau, aber was ist eigentlich dieser Kapitalismus? Dazu vielleicht auch noch ein paar ganz kurze Sätze. Auch ähnlich holzschnittartig definiert mal. Kapitalismus ist Herrschaft des Kapitals. Da wäre dann die Anschlussfrage, wenn Kapitalismus die Herrschaft des Kapitals ist, was ist das Kapital? Genau, über wen könnte man auch noch fragen? Dann würde ich sagen, okay, Kapitalismus ist die Herrschaft des Kapitals über alle kapitalistischen Subjekte, das heißt über alle Menschen, die einen Subjektstatus in der kapitalistischen Gesellschaft haben. So. Genau, was ist das Kapital? Auch das können wir sehr einfach definieren. Das Kapital sind alle Waren und alles Geld, die dafür verwendet werden, um Profit zu erwirtschaften. Oder anders, alle Wertgegenstände, alles, was Wertgegenständlichkeit hat, jeder Wert, der dazu strebt, sich zu verwerten, also mehr Wert zu schaffen. Das Kapital besteht also in dieser Bewegung, in dieser Austauschbewegung von Waren, von Geld gegen Waren, gegen mehr Geld, als zuvor investiert wurde. Ich habe das hier nochmal im Anschluss an die Darstellung im Marx'schen Kapital einmal in Stichpunkten aufgeschrieben. Es lassen sich eigentlich im Kapitalismus zwei Bewegungen vorfinden und die sind eng miteinander verzahnt und verknüpft. Und das ist eigentlich für unseren Vortragsinhalt, auch für das, was dann gleich zur Staatskritik kommt, ganz, ganz zentral. Das ist jetzt nicht genau, nicht irgendeine Pflichtabhandlung, die hier kommt, sondern das hat zentral was zu sagen. Also die eine Bewegung, die eben stattfindet, ist diese Bewegung Geld gegen Ware, gegen mehr Geld. Das ist eigentlich die kapitalistische Verwertungsbewegung, wie sie sich in einem kapitalistischen Unternehmen vollzieht. Ja, es wird eine Investition getätigt, sehen wir im zweiten Stichpunkt, in die Waren Arbeitskraft und Inputgüter. Dann findet Produktion statt und dann gibt es eine Outputware. Und diese Outputware, die hat einen größeren Wert. Das heißt, die lässt sich gegen mehr Geld verkaufen, als die Inputwaren gekostet haben. Und diese Bewegung muss vollzogen werden, damit sich überhaupt eine kapitalistische Wirtschaftsaktivität für ein einzelnes Unternehmen lohnt. Anders formuliert, wenn diese Bewegung nicht grundsätzlich gesellschaftlich vollzogen wird, und zwar immer wieder, dann findet gar keine privatautonome Produktion von Waren im Kapitalismus statt. Und deswegen ist diese Bewegung ganz eng verzahnt mit dieser im dritten Stichpunkt aufgezeichneten Bewegung. Die kommt im Marx'schen Kapital vorher, wir haben sie jetzt mal nachher hingestellt. Ware, Geld, Ware, das ist eigentlich eine Distributionsbewegung. Das heißt, das ist eine Bewegung, die aus der Perspektive der Konsumentin oder des Konsumenten schaut. Ja, man hat eine Ware und man will aber eine andere Ware haben, also tauscht man sie gegen Geld. Und das Geld gegen eine Ware, die man damit erwerben kann. Also Beispiel, ich habe Arbeitskraft, verkaufe die, kriege dafür Geld, dann kaufe ich mir davon Haferflocken, dann kann ich frühstücken. So, und da sehen wir jetzt eigentlich was ganz Spannendes. Denn diese beiden gesellschaftlichen Verteilungsbewegungen sind unmittelbar miteinander verknüpft. Die Haferflocken, die ich mir kaufe von dem Geld, das ich aus meiner Arbeitskraft habe, die sind im Kapitalismus in dieser Produktionsbewegung Geld, Ware, mehr Geld produziert worden. Anders formuliert, wenn diese Bewegung nicht stattfindet, dann kann ich mir auch gar keine Haferflocken kaufen. dann hat mein Geld auch tatsächlich gar keinen Geldwert. Also das sind sozusagen die beiden Probleme, die dann stattfinden. Das eine ist, es gibt diese Haferflocken nicht, weil sie nicht produziert werden. Das andere ist, das Geld hat an sich gar keinen Wert, weil es nicht zirkuliert, weil es seinen Wert nur in der Zirkulation erhält. Ich würde da mal die Tür zumachen, das stört mich da doch. Jetzt ist sie zu. Genau, also, das eine ist eine ökonomische Versorgungsbewegung, das andere ist eine Produktionsform, die gleichzeitig ein Herrschaftsverhältnis impliziert. Also Herrschaft des Kapitals heißt, die Herrschaft des Zwanges, Wert zu verwerten oder aus Geld Profit zu machen. Das heißt, in der Produktion sind bestimmte Dinge gesetzt. Zum Beispiel, dass Arbeit möglichst produktiv sein muss. Sie muss möglichst schnell sein, möglichst effizient. Es kann im einzelnen Unternehmen nicht besonders viel Rücksicht auf die Interessen der Arbeiterinnen und Arbeiter genommen werden. Und natürlich, die Arbeitskraft ist nur Mittel zum Zweck. Wenn sie nicht gebraucht wird, werden Arbeiterinnen und Arbeiter entlassen und sind, ja, wenn sie Glück haben, auf den Staat angewiesen. Wenn sie Pech haben, sitzen sie wirklich auf der Straße. Je nachdem, wo sie halt leben. Und das ist sozusagen ein Herrschaftsverhältnis. Und dieses Herrschaftsverhältnis ist aber kein Herrschaftsverhältnis, das auf die ökonomische Verteilungsstruktur aufgepfropft ist. Ich habe das mal in einer anderen Grafik aufgezeichnet. Mal so ein holzschnittartiger Vergleich zwischen Kapitalismus und Feudalismus, also der Feudalgesellschaft, wo wir unmittelbare Herrschaftsverhältnisse haben, wo wir vor allem eine landwirtschaftlich geprägte Produktion haben, Lehnsherren, die in Form des sogenannten Zehnten den Bauern unmittelbar landwirtschaftliche Erzeugnisse abnehmen, ohne dass da ein Warentausch stattfindet und ohne dass da kapitalistische Produktion stattfindet. Und was da passiert, ist eigentlich ganz spannend. Wenn wir uns nämlich die Herrschaft im Feudalismus angucken, dann sehen wir das ökonomische Mehrprodukt, also das, was mehr ist, als was die Arbeiterinnen und Arbeiter zum Leben brauchen, das wird unmittelbar durch politische Macht angeeignet. Während wir im Kapitalismus ein Aneignen des Mehrprodukts durch einen freien Tausch haben. Die Arbeiterin verkauft ihre Arbeitskraft freiwillig an die Kapitalistin. Die Kapitalistin nutzt diese Arbeitskraft, um eine Ware zu erzeugen, die mehr Wert hat als die Inputgüter. Das heißt, da hat die Kapitalistin zumindest im idealen Durchschnitt nicht notwendigerweise politische Macht. Und wenn wir uns die ökonomische Seite anschauen, im Feudalismus haben wir eine Produktion, die getrieben ist von Subsistenz. Das heißt, die Produzierenden, die produzieren, um erstmal sich selber versorgen zu können, unmittelbar mit den Produkten, die sie herstellen. Und die Mehrarbeit, die müssen sie zusätzlich machen, um die Herrscher zufriedenzustellen, damit die ihnen nicht im wahrsten Sinne des Wortes aufs Dach steigen. Im Kapitalismus hingegen ist die Produktion direkt getrieben vom Profitinteresse. Das heißt, diese GWG-Strich-Produktion in der Haferflockenfabrik, die wird nicht gemacht, damit die Arbeiterinnen da direkt die Haferflocken verknuspern, sondern die wird nur gemacht, damit der Fabrikbesitzer einen Profit erhält und die Arbeiterinnen kaufen sich dann von dem Geld irgendwas was zu essen. So. Das heißt, die Subsistenz der Arbeiterin wird wieder durch freie Tauschakte hergestellt. Und das heißt, in der einen Seite, in der feudalistischen Seite sehen wir quasi, die Produktion ist von einem stofflichen Versorgungsinteresse getrieben, die Herrschaft ist aufgepfropft. Wenn man die wegnehmen würde, könnte die Produktion trotzdem weitergehen. Ja, die Arbeiterinnen oder Bäuerinnen, die könnten jetzt auf ihrem Feld dann trotzdem sich versorgen, auch ohne die Adeligen, die bräuchten die gar nicht. Im Kapitalismus aber nicht. Da ist dann die Fabrik zu, weil es keinen Grund mehr gibt zu produzieren, wenn man es nicht verkaufen kann. Und das bedeutet im Umkehrschluss aber auch, dass die stoffliche Versorgung nicht gewährleistet ist. Das ist ein grundlegendes Problem, was uns später, wenn wir über Parlamentarismus reden, also gleich, keine Sorge, es dauert nicht so lange, ganz, ganz zentral nochmal begegnet. Das werden wir dann auch in Videos sehen. So, na, die Folie machen wir gleich. Ja, genau. Also an diese Stelle knüpft eigentlich dann schon der zweite Teil an, der Teil der Staatstheorie. Und zwar können wir sagen, Ökonomische Macht muss im Kapitalismus also nicht mehr bedeuten, auch politische Macht zu haben. Es reicht, das Privateigentum an Produktionsmitteln zu haben und dann Arbeitskraft von Arbeiterinnen und Arbeitern einzukaufen und ein Produkt zu verkaufen. Das reicht schon für die ökonomische Macht. Aber das ändert nichts daran, dass es auch in einer kapitalistischen Ökonomie oder gerade in einer kapitalistischen Ökonomie einen Steuerungsbedarf gibt, der nicht aus dieser Kapitalbewegung Geld, Ware, mehr Geld heraus gedeckt wird. Was meint Steuerungsbedarf? Das einfachste Beispiel, um das zu verstehen, ist eigentlich die Beschränkung des Arbeitstags. Die kommt schon auch im Marx'schen Kapital in Band 1 zum Beispiel vor. Da geht es um den, glaube ich, den 8-Stunden-Tag. Stellen uns mal vor, wir haben jetzt so eine Haferflockenfabrik und der Kapitalist, der Besitzer der Fabrik, der hat jetzt die Arbeitskraft der Arbeiterin für einen gewissen Preis pro Monat eingekauft und die haben nicht beschränkt, wie lange die am Tag arbeiten. Deswegen sagt er, okay, ihr müsst jetzt alle 15 Stunden arbeiten am Tag, sonst entlasse ich euch. Und zwar deshalb, weil die Haferflockenfabrik 10 Städte weiter, die lässt die 14,5 Stunden arbeiten. Und natürlich muss jeder so viele Haferflocken pro Stunde wie möglich produzieren, um die möglichst billig zu produzieren. Ist klar. So, sonst kann man die zu einem schlechten Preis anbieten, geht man pleite. Andersrum weiß vielleicht sogar der Kapitalist in unserer Haferflockenfabrik, dass die Arbeiterinnen und Arbeiter diesen 15-Stunden-Tag nicht lange überleben. Das könnte sein. Nur hat er nicht die Möglichkeit zu sagen, okay, ich lasse euch jetzt mal weniger arbeiten, damit ihr länger lebt, damit ich euch länger ausbeuten kann. Das geht allein deshalb nicht, weil dann er seine Produkte viel zu teuer produzieren würde. Er würde sie ja dann 8 Stunden arbeiten lassen, ihnen das gleiche bezahlen, hätte also weniger Haferflocken pro Arbeitsstunde, die er bezahlt hat, die er verkaufen kann, müsste die Preise anheben, könnte dann auf dem Markt nicht mehr mithalten. Das heißt, wenn er aber gleichzeitig sozusagen eigentlich sogar ein Interesse daran hat, diese Arbeitskraft der Arbeiterinnen und Arbeiter lange zu erhalten, also sie nicht so lange pro Tag arbeiten zu lassen, dann ist er sozusagen darauf angewiesen, dass es eine außerökonomische Instanz gibt, die ihn und seine Konkurrentinnen und Konkurrenten dazu zwingt, den Arbeitstag zu beschränken. Da wird sozusagen sowas nötig wie eine Intervention gegen das unmittelbare Kapitalinteresse, die aber im Sinne des langfristigen Kapitalinteresses ist. Oder auch eine Intervention gegen das Einzelkapitalinteresse, die im Sinne des, so nennt das Engels, des ideellen Gesamtkapitalinteresses ist. Ein reelles Gesamtkapitalinteresse gibt es ja nicht. Die Kapitalistinnen und Kapitalisten stehen ja alle in Konkurrenz zueinander. Die haben Individualinteressen. Es gibt ja nicht das Gesamtkapital. Aber sie haben natürlich trotzdem alle das gemeinsame Interesse, dass die Grundlagen des Kapitalismus reproduziert werden. Das gleiche Beispiel könnten wir jetzt am Beispiel Externalitäten im Bereich zum Beispiel Umweltverschmutzung machen. Das gleiche Beispiel könnten wir am Beispiel Infrastruktur machen. Wer bezahlt zum Beispiel für Straßen, damit Vertriebsnetze gewährleistet sind, für Schiene etc. pp. Das sehen wir auch am ganzen Bereich Klima. Das können wir jetzt an allen möglichen Beispielen durchdeklinieren. Aber hier können wir sehen, wenn wir eine Kapitalismustheorie haben, dann brauchen wir auch eine Staatstheorie. Ohne Staatstheorie kommen wir nicht aus, denn genau diese Instanz, diese Steuerungsinstanz, dabei handelt es sich eben um den Staat. Das sehen ja durchaus nicht nur an Marx'scher Kapitalismuskritik orientierte Menschen so. Genau. Die Art Staatskritik, die wir jetzt noch mal kurz skizzieren, bevor wir zur Realpolitik kommen, das ist die Staatskritik nach Johannes Agnoli. Die haben wir schon mal ausführlicher in unserem Vortrag zu Parlamentarismuskritiken ein Vergleich vorgestellt. Kann man sich auch gerne auf YouTube angucken, wenn es einen noch mal interessiert. Oder man kann sich auch das Buch von Agnoli, Der Staat des Kapitals, im Internet runterladen auf kommunismus.narod.ru für umsonst. Genau, aber was war jetzt mit dem Agnoli? Ich würde erstmal versuchen zu verorten, wo steht jetzt diese Staatskritik, wo lässt sie sich einordnen. Der Ingo Elbe, der unseren letzten Vortrag in dieser Nika-Reihe gehalten hat, der hat mal eine Einordnung vorgenommen, hat gesagt, Es gibt eigentlich drei linke Arten, den Staat zu thematisieren. Ich würde da jetzt noch eine vierte auch noch mit erwähnen wollen. Genau. Und diese vier Arten zusammengenommen, das wäre erstens der revisionistische Ansatz. Das ist ein Ansatz, der kommt aus der Sozialdemokratie des frühen 20. Jahrhunderts oder des späteren 19. Jahrhunderts. Den fasst Elbe mit der Idee Staat im Kapitalismus zusammen. Ich würde eher sagen Staat neben dem Kapitalismus. Die Idee ist quasi, es gibt da den Kapitalismus und dann gibt es den Staat. Und der Staat kann schrittweise sich Teile des Kapitalismus einverleiben, bis man sozusagen eine gesteuerte sozialistische Gesellschaft hat. Und das geht sogar ohne, dass man den Kapitalistinnen und Kapitalisten das Privateigentum an den Produktionsmitteln wegnimmt, weil der Staat einfach per Gesetz so viele Steuerungen, also zum Beispiel Arbeitsschutz, Mindestlöhne, Beschränkung des Arbeitstags etc. pp. Einführen kann, bis eigentlich die Gesellschaft basisdemokratisch gesteuert ist. Das ist quasi die klassische sozialdemokratische Idee. Dann gibt es einen Ansatz, der war vor allem in den 70er Jahren in der BRD populär, der nannte sich Stamokap. Der hat aber auch, da gab es eine Menge verwandter Ansätze, die auch sich in die Kategorie Staat der Kapitalisten einordnen lassen. Die sagen im Gegensatz zu den Sozialdemokraten oder zu den Revisionisten, der Staat ist gewissermaßen die Beute der kapitalistischen Klasse. Die kapitalistische Klasse kontrolliert den Staat direkt und unmittelbar über Einfluss auf hohe Regierungsbeamte in die Regierung selber, über Geldzahlungen und genau darüber, dass die Regierungsmitglieder eigentlich vom Kapital gekauft sind oder von den KapitalistInnen. Und er setzt quasi deshalb unmittelbar deren Interessen um und deswegen ist es auch gar nicht möglich oder deswegen müsste man, wenn überhaupt, da gibt es dann verschiedene Theorien zu, entweder den Staat den Kapitalistinnen entreißen und übernehmen und zu einem sozialistischen machen. Andere sagen wiederum aus dem marxistisch-leninistischen Spektrum, man muss diesen Staat der Kapitalisten komplett zerschlagen, weil der komplett bourgeois ist sozusagen und dann muss man einfach einen neuen Staat aufbauen, der dann unmittelbar eine sozialistische Gesellschaft etabliert. Das ist diese Theorie. Dazu, zu dieser Stamokap-Theorie, bekannte sich zum Beispiel jemand, den wir später noch in einem Videokurs sehen werden, Klaus-Uwe Benneter, der dann später Generalsekretär der SPD wurde. Ich glaube, Olaf Scholz, den Mann, der auch später noch vorkommt, der gehörte auch dazu. Zu den Antirevisionisten hingegen gehörte Gerhard Schröder. Und die haben eben argumentiert, nee, so ist es nicht. Der Staat hat eben diese Handlungsmacht nicht, dass er Staat der Kapitalisten ist und jetzt kapitalistisches Interesse umsetzt, sondern der Staat ist eigentlich ein ideologischer Überbau über die ökonomische Struktur des Kapitalismus. Und das, was die Rolle des Staates ist, ist eigentlich den Schein zu erzeugen, dass seine politischen Handlungen gesellschaftliche Kontrolle erzeugen. In Wirklichkeit ist der Staat im Kapitalismus aber völlig machtlos. Die kapitalistische Sozialstruktur reproduziert sich völlig von selber. Genau, und dann gab es eben den Ansatz von Agnoli und auch von anderen, den man in dem Bereich Staat des Kapitals einordnen kann, dem auch wir uns durchaus zugeneigt fühlen. Und der funktioniert folgendermaßen. Agnoli hat nämlich argumentiert, dass der Staat durchaus eine reale Handlungsmacht hat, im Gegensatz zu dem, was die Antirevisionistinnen und Antirevisionisten gesagt haben. Eins seiner Argumente, das er aufgegriffen hat, war diese Beschränkung des Arbeitstages. Und er hat eben gesagt, genau daran sieht man gerade, dass der Staat sehr wohl eine reale Handlungsmacht hat. Denn wenn diese staatliche Intervention nicht wäre, dann würde es keine Beschränkung des Arbeitstages geben. Und das ist A, ein großer, auch positiver Eingriff in die Lebensverhältnisse der Arbeiterinnen und Arbeiter. Und B, stellt das ganz real die Herstellung der Arbeitskraft sicher. Und das heißt, der Staat stellt damit das Funktionieren des Kapitalismus überhaupt sicher. Und das ist durchaus als Handlungsmacht zu bezeichnen und keineswegs ein rein ideologischer Überbau. Andererseits, und damit kritisiert Agnoli die Stamokap-Anhängerinnen und Anhänger, ist diese Handlungsmacht des Staates an gewisse Bedingungen gebunden, und zwar zuallererst an Finanzierung. Der Staat finanziert seine Handlungen über Steuereinnahmen, also Polizistinnen, Polizisten, Beamtinnen, Beamte. Auch direkte wirtschaftspolitische Einflussnahmen, wie, keine Ahnung, die Schaffen von Arbeitsplätzen durch Strukturmaßnahmen, aber auch der Bau von Infrastruktur. All das muss bezahlt werden und all das wird nur dann funktionieren, wenn der Staat dauerhaft Steuereinnahmen hat, also jeder einzelne Nationalstaat für sich. Und das ist nur, wenn wir über eine kapitalistische Ökonomie reden, nur dann gewährleistet, wenn es Geldzirkulation gibt. Diese Geldzirkulation findet nur dann statt, wenn diese Kapitalform regelmäßig als gesellschaftliches Verhältnis vorzufinden ist. Dieses Geld, wahre Mehrgeld. Ja, das ist sozusagen die Voraussetzung dafür. Und deswegen spricht der Agnoli von einem imperativen Mandat der Ökonomie über die Politik. Hört sich kompliziert an, heißt aber nichts anderes als: Die Politik hat eine gewisse Autonomie, die kann sozusagen im Kapitalismus irgendwie frei bestimmte Entscheidungen treffen. Die kann sich sagen, okay, machen wir jetzt 7-Stunden-Tag, 8-Stunden-Tag oder 9-Stunden-Tag, alles möglich, kein Problem. So bauen wir jetzt eine Straße oder ein Schienennetz, kann man sich alles überlegen. Nur in letzter Konsequenz muss daran gedacht werden, dass das irgendwann auch weiter bezahlt werden muss. Das heißt, wenn eine Maßnahme auf lange Sicht die Steuereinnahmen zum Versiegen bringt, dann verliert der Staat auch seine Handlungsmacht. Und das ist mit dem imperativen Mandat gemeint. Die Politik hat die Autonomie, die hat das Mandat, aber die kann sich das quasi selbst entziehen, wenn ihre Politik dazu führt, dass das Fortlaufen der Kapitalakkumulation, so nennt Agnoli das, unterbrochen wird. Da geht es nicht darum, dass möglichst viel Profit gemacht wird in möglichst kurzer Zeit. Das ist nicht das Interesse des bürgerlichen Staates, entgegen dem, was andere Linke vielleicht argumentieren. Sondern es geht darum, dass möglichst stabil gesichert ist, dass Profit gemacht wird in der jeweiligen Volkswirtschaft. So, dazu muss man, was Agnoli gar nicht so sehr tut, eigentlich auch noch auf die Konkurrenz zwischen Nationalstaaten und Volkswirtschaften eingehen im globalisierten Kapitalismus. Das mache ich jetzt hier nicht. Das wäre aber eigentlich noch ein ganz, ganz spannendes Thema, weil man dann sieht, im Weltmarkt hat man dann ganz viele Staaten des Kapitals und keinen Überstaat des Kapitals, was manchmal ganz spannend ist, aber gut, das lassen wir mal weg. Vielleicht nochmal so zum, wo wir langsam zum Ende dieses Teils kommen. Eine Feststellung von Agnoli ist mir noch besonders wichtig, dass wir hier einen Widerspruch auffindet. Ja, Widerspruch ist so ein schlechtes Wort, das ist so unspezifisch. Also eine Gleichzeitigkeit zwischen einer formellen Autonomie des Staates, also habe ich ja gerade schon erklärt, der Staat kann entscheiden, was er will, und einer materiellen Abhängigkeit, ne, habe ich auch erwähnt, die Steuereinnahmen müssen da sein, vom Kapital. Also der Staat ist formell autonom vom Kapital, er ist rechtlich nicht gebunden, was irgendwelche Kapitalistinnen und Kapitalisten sagen, aber er ist materiell, also ökonomisch, abhängig davon. Und das führt laut Agnoli zu einer Mystifikation der Politik, weil es nämlich so erscheint, als würden gesellschaftliche Strukturen durch bewusste Entscheidungen in parlamentarischen Prozessen, solange wir über Parlamentarismus reden, in parlamentarischen Prozessen würden also diese gesellschaftlichen Strukturen entstehen, und zwar deshalb, weil das Parlament debattieren und frei entscheiden kann. Diese materielle Abhängigkeit wird aber gar nicht so sehr sichtbar. Und da, wo sie sichtbar wird, in Haushaltsdebatten zum Beispiel oder in Debatten, die wir jetzt gleich nochmal hier im Fernsehen quasi angucken werden, in diesen Debatten erscheint die aber als Naturgesetzlichkeit, als unabänderlich. Und auch da werden wir dann gleich im realpolitischen Teil nochmal drauf zurückkommen. Genau. Und wenn wir jetzt über Parlamentarismus reden, ist noch eine Sache ganz spannend. Ich würde einmal kurz eine Parlamentarismus-Definition jetzt mal einführen. Die kommt von Wikipedia. Ist ganz gut. Ich lese die mal vor. Parlamentarismus ist eine Eigenschaft von politischen Systemen, die erfüllt ist, wenn eine Versammlung von Vertretern des Volkes, zum Beispiel Parlamentarier in einem Parlament, über die Gesetzgebung bestimmen. Parlamentarismus ist ein wichtiges Merkmal des parlamentarischen Regierungssystems, in dem das Zentrum politischer Entscheidungskompetenzen beim Parlament liegt, in dem dieses etwa auch die Regierung wählt und entlässt, ganz gleich, welche Staatsform der betreffende Staat de jure besitzt. Hans Kielsen definiert Parlamentarismus als Bildung des maßgeblichen staatlichen Willens durch ein vom Volke von Grund auf, von Grund, vom Volke aufgrund des allgemeinen und gleichen Wahlrechts, also demokratisch gewähltes Kollegialorgan nach dem Mehrheitsprinzip. So. Parlamentarismus. Und das ist tatsächlich spannend. Agnoli geht an ein paar Stellen auf Parlamentarismus ein, aber gar nicht so viel. Aber wenn wir uns jetzt eine parlamentarische Demokratie anschauen, in der das Parlament tatsächlich die staatlichen Entscheidungen lenkt, dann sehen wir natürlich, dass, dass diejenigen, die die Entscheidungen dann treffen, sind dann Parteien. Parteien haben Parteitage, haben Parteigliederungen, gerade wenn wir an die SPD denken, Ortsvereine mit vielen Mitgliedern, die auch aus Tradition und lang gewachsenen Freundschaften da drin sind. Wenn die aus einem ökonomischen Zwang heraus eine Entscheidung treffen müssen, die vielleicht gar nicht im Interesse ihrer Basis und ihrer Mitglieder ist, dann führt das dazu, dass zumindest theoretisch über Parteitagsbeschlüsse diese Mitglieder diese Entscheidung, die gegen ihre eigenen Interessen gerichtet ist, mittragen müssen, um diese Mehrheit zu bilden. Das heißt, da wo vielleicht in einem autoritärer organisierten Staat dann die Regierung gegen die Bevölkerung stehen würde, ist in einer parlamentarischen Demokratie, die die Bevölkerung gut integriert, eigentlich die Bevölkerung am Prozess der Entscheidungsbildung beteiligt. Und insofern das Entscheidungen sind, wo man sagen kann, da können wir wirklich eine Herrschaft des Kapitals, so wie wir Kapitalismus diskutiert haben, da können wir eine Herrschaft des Kapitals drin erkennen, wie zum Beispiel die Hartz-IV-Reform, die gerade angeklungen ist. Ja? Also die Leute vom Amt, die gehen dann in die Wohnung und kontrollieren, ob ihr wirklich damit XY in einer Bedarfsgemeinschaft lebt oder nicht und schnüffeln bei euch rum. Ja, diese Entscheidungen, die werden teilweise von dem Klientel getroffen, das dann selber von diesen Entscheidungen betroffen ist. Und das ist tatsächlich dann auch der Grund, wenn wir so Staats- und Kapitalismuskritik zusammendenken, warum manche beim Kapitalismus von einer subjektlosen Herrschaft sprechen. Also von einer Herrschaftsform, die nicht von einer unmittelbaren Beherrschung eines Subjekts durch das andere geprägt ist, sondern wo ein Strukturzwang, ein intersubjektiver Strukturzwang, diese Subjekte beherrscht. Und ein Werkzeug dazu ist der Staat. Im Patriarchat zum Beispiel, das ja nicht, leider nicht so viel erwähnt wird jetzt, da haben wir oft sehr unmittelbare Herrschaftsformen, auch heutzutage noch. Und die gleichen natürlich auch viel Steuerungsbedarf auf, die der Kapitalismus übrig lässt. Also man könnte gewissermaßen sagen, Staat und Patriarchat ergänzen sich auf eine gewisse Weise, wenn es um die Reproduktion der Kapitalakkumulation geht. Das sieht man übrigens auch gerade bei neoliberalen Reformen wie Hartz IV zum Beispiel, da wo staatliche Gelder auch im Sozialbereich gekürzt werden, wird natürlich auch, oder nicht natürlich, aber freilich auch, Arbeitskraft von Frauen umso mehr oft angeeignet, kostenfrei oder unterbezahlt, um eine preiswertere Reproduktion dieser Sozialstruktur zu gewährleisten, damit der Staat nicht so viel von seinen Steuern ausgeben muss. Ja, abschließend möchte ich diesen Teil, und dann kommen wir wirklich schnell zur Realpolitik, also sofort, nochmal mit einem Zitat von Rosa Luxemburg, die sich mit dieser erstbenannten Strömung des Revisionismus auseinandergesetzt hat und die nochmal zum Verhältnis von Weg und Ziel gesprochen hat. Das ist, glaube ich, besonders wichtig, wenn wir uns als Linke in einem parlamentarischen System nochmal selbst reflektieren. Rosa Luxemburg sagt 1899, wer sich daher für den gesetzlichen Reformweg anstatt und im Gegensatz zur Eroberung der politischen Macht und zur Umwälzung der Gesellschaft ausspricht, wählt tatsächlich nicht einen ruhigeren, sicheren, langsameren Weg zum gleichen Ziel, sondern auch ein anderes Ziel, nämlich statt der Herbeiführung einer neuen Gesellschaftsordnung bloß unwesentliche Veränderungen in der alten. Das war dann ein Plakat, mit dem die Schröder-Regierung nach Hartz IV geworben hat. Wer Arbeit schaffen will, braucht Mut für Reformen. Und damit sind noch nicht mal mehr Reformen gemeint im Sinne, wie das noch Rosa Luxemburg gesagt hat, also Sozialreformen wie die Beschränkung des Arbeitstages, sondern eher Auflockerungen dieser Beschränkungen. Auflockerung des Kündigungsschutzes zum Beispiel, Heruntersetzung der Sozialleistungen, sodass auch die Löhne sinken, Etablierung von von Niedriglohnsektoren und so weiter und so fort. Aber sozusagen mit der gleichen Rhetorik, mit der man damals noch die schrittweise Einführung des Sozialismus gepredigt hat im Revisionismus, wird dann wieder der schrittweise Rückzug des Staates gerechtfertigt, wie man auf diesem Wahlplakat ganz gut sehen kann. Und wie das damals vonstatten ging, das schauen wir uns jetzt noch einmal an. Es dauert jetzt noch eine Sekunde, weil ich muss da hier das Video genau an die Stelle einstellen und so. Das habe ich jetzt technisch alles nicht so elegant gemacht, aber könnt ihr mal einen Schluck trinken und durchatmen. Gleich los. Nur der Ton funktioniert irgendwie nicht. Muss ich da irgendwo auf die Box vielleicht drücken oder so? Kann das sein? Hat ja gerade noch abgespielt, deswegen vielleicht hat sich das ausgestellt oder so. Ah, nee, jetzt knapp. 2010 soll Deutschland wieder auf Wachstumskurs gebracht. Der Staat saniert werden. Das bedeutet auch umwälzende Reformen des Arbeitsmarktes und des Gesundheitswesens. Die Arbeitslosigkeit stieg, Brücken waren hoch. Wir sahen große Rentenprobleme auf uns zukommen. Alle Menschen müssen eine Chance haben, einen Job haben, eine Arbeit haben. Das ist nicht nur eine Anstrengung, das ist es auch. Das ist auch ein Privileg, in dem der Einzelne sich auch realisiert und auch selbst erkennt. Keine Arbeit haben und von der Gesellschaft gesagt bekommen, halben Mund, setz dich dahin, krieg Stütze, stör uns nicht, ist demütigend. Das Ziel, mehr Menschen in Lohn und Brot zu bekommen. Dafür will die Regierung unter anderem die Bezugsdauer von Arbeitslosengeld verkürzen und Langzeitarbeitslosen die Zuschüsse mindern, wenn sie zumutbare Arbeiten ablehnen. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, alle, die wir über soziale Gerechtigkeit sprechen und sie auch wollen, müssen immer bedenken, dass es soziale Gerechtigkeit auf hohem Niveau und soziale Gerechtigkeit auf niedrigem Niveau gibt. Und alle gehen wir automatisch davon aus, dass das Niveau, auf dem wir soziale Gerechtigkeit organisieren können in Deutschland, ein hohes ist. Jetzt finden wir tätige, göttere Dinge darunter. Müntefering versucht der Partei, die Reform schmackhaft zu machen. Aber seine und Gerhard Schröders Erklärungsversuche stoßen in der SPD auf wenig Verständnis. Die Parteibasis tobt, fühlt sich übergangen und betrogen. Besonders umstritten ist die Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe zum Arbeitslosengeld II. Es ist nicht nur in die Welt gesetzt worden, friss oder stirb, sondern wir haben auch Parteitage gemacht, in denen das beraten wurde und wo auch Beschlüsse gefasst worden sind dabei. Und es gelingt Müntefering, gegen alle Widerstände die Partei hinter sich zu bringen. 80% der Mitglieder stimmen schließlich für den Leitantrag zur Reform. Aber in der Partei rumort es. Viele Parteigenossen standen am Rande der Meuterei und sie verstanden ihn gar nicht mehr. Aber er hat das durchgestanden, weil er überzeugt war von der Richtigkeit. Er hat also in diesem Moment im Grunde, ist hochgestochen ausgedrückt, die Staatsräson höher eingeschlagen, als die veranschlagt, als die Interessen der eigenen Partei. Und man weiß heutzutage, dass das der SPD mitgliedermäßig und imagemäßig, reputationsmäßig sehr geschadet hat. Und wir leiden heute noch darunter. Auch in der Bundestagsfraktion gibt es Streit und Proteste. Etliche Genossen im Parlament sehen die Reform als Ausverkauf sozialdemokratischer Werte und wollen sie nicht mittragen. Ich erinnere an Stunden und Stunden und Stunden der Diskussionen in der SPD-Fraktion. Endlos. Und die Aufgabe eines Fraktionsvorsitzenden ist dann, eine Mehrheit zu organisieren. Und den Leuten auch zu sagen, ihr müsst zustimmen. Und wenn ihr nicht zustimmt, dann ist das Ding hier zu Ende. Und wenn das für euch eine Gewissensentscheidung ist, okay. Aber überlegt euch das gut. Am Ende geht Müntefering's Strategie auf. Von den 306 Abgeordneten der rot-grünen Koalition stimmen 294 für die Agenda 2010. Ich glaube, dass wir recht hatten dabei und dass man den Weg weitergehen muss. Die Parteibasis lastet vor allem Gerhard Schröder den harten Reformkurs an. Er ist angeschlagen, hat keinen Rückhalt mehr in der Partei. Und Franz Müntefering soll es richten. Gerhard Schröder gibt den Parteivorsitz ab und schlägt Müntefering als Nachfolger vor. Der wird damit Fraktions- und Parteichef in einer Person. Wissen Sie, das ist das schönste Amt neben Papst, Vorsitzender der SPD zu sein. Die einfachen Sätze sind auf den ersten Blick einfach, aber dahinter steckt... Genau, das wollte ich eigentlich vor allem zeigen. Ich wollte noch kurz mal zurückspulen, weil wir hatten hier ein Bild, das wollte ich euch auch noch mal kurz zeigen. Wenn ich das hier technisch schaffe. Ah, ja. Okay, aber überlegt euch das gut. Ah nee, das ist in einem anderen... Nee, genau, das wollte ich euch eigentlich zeigen. Genau, in dem Video steckt ja eine Menge schon drin von dem, was wir auch eigentlich schon jetzt... durchdacht haben gerade gemeinsam. Also ich gehe da nochmal kurz drauf ein. Also zunächst mal Hartz IV, also diese Hartz-IV-Reform, Zusammenlegung von Arbeits- und Sozialhilfe, wurde ja gerade gesagt, heißt aber auch, dass ein Großteil der Menschen einen deutlich geringeren monatlichen Unterstützungssatz bekommen haben vom Staat. Aber nicht nur das, auch die Möglichkeit, Kürzungen für sogenannte Arbeitsunwilligkeit durchzuführen, ist gestiegen. Man hat eine neue Institution geschaffen, die AGE, Zusammenlegung aus Arbeits- und Sozialamt, die dann in die Lage versetzt wurde, mit den Leuten Kooperationsverträge abzuschließen. Das heißt, man musste dann selber unterschreiben, ja, ich werde mich aktiv um Arbeit bemühen. Und sonst kann mir halt der Satz gekürzt werden. Das heißt, es ging nicht einfach nur darum, jetzt unmittelbar weniger Sozialausgaben zu haben, weil man jetzt die Unterstützungssätze senkt, sondern es ging auch darum, die Leute dazu zu drängen, mit Macht sich vom Staat unabhängig ökonomisch zu finanzieren. Und zwar nicht nur auf dem sogenannten ersten Arbeitsmarkt, sozialversicherungspflichtig beschäftigt zu bestimmten Löhnen, sondern auch im Niedriglohnsektor, in Minijobs, in sogenannten Ich-AGs, komme, was wolle. Das war eine Maßnahme, die auch deshalb gemacht worden ist, weil man eben Anfang der 2000er die Situation hatte, dass Deutschland in Europa vergleichsweise hohe Lohnstückkosten hatte. Das heißt, Arbeitskraft war, anders gesprochen, einfach sehr teuer in Deutschland. Deswegen hatte man eben eine große strukturelle Arbeitslosigkeit von bis zu 5% damals, bis zu 5% der Beschäftigungsfähigen waren arbeitslos. 2002 in der Schröder-Zeit, was auch von der Opposition dann scharf kritisiert wurde. Witzigerweise war es dann aber auch so, dass tatsächlich die Vorgängerregierung, also die CDU-FDP geführte Regierung, auch schon diese Sozialreform hätte machen können und machen müssen. Und sie hat sie eben gerade nicht umgesetzt, unter anderem mit einem Argument, was wir später gleich nochmal kurz hören werden, was sehr, sehr spannend ist. Genau, was sehen wir da noch? Wir sehen jetzt sozusagen, Münter hat das gerade gesagt, hier müssen alle mal bedenken, es gibt soziale Gerechtigkeit auf hohem Niveau und auf niedrigem Niveau. Und das ist aus meiner Sicht tatsächlich gar nicht so falsch. Es ist ja durchaus so, dass dass eine Volkswirtschaft, die ökonomisch nicht sehr erfolgreich ist, also das heißt, wo wenig Unternehmen investieren, wo wenig Arbeitsplätze entstehen, die eine hohe Arbeitslosigkeit hat, dass da der Durchschnitt der Bevölkerung ökonomisch schlechter lebt. Das hat man dann auch, erlebt man ja zum Beispiel in südeuropäischen Staaten, wo wir irgendwie Jugendarbeitslosigkeit bis zu 50% haben. Das sieht man auch in Griechenland. Also dieser Konkurrenzdruck im globalen Kapitalismus, der ist durchaus da. Und das muss man nicht gut finden. Wir finden das nicht gut. Das ist so. Aber wenn man jetzt in staatlicher Verantwortung ist, dann steht man tatsächlich auch in Regierungsverantwortung vor diesem Dilemma. Und vor dem Dilemma standen die. Das hat Kajo Wasserhöfel, der Büroleiter von Müntefering, gerade auch nochmal gesagt. Zu den Abgeordneten, es ist eure freie Entscheidung, ob ihr da jetzt zustimmt, aber überlegt euch das gut. Wenn nicht, dann ist das Ding hier vorbei. Und damit meint er konkret, dann ist die Regierungszeit zu Ende. Dann wird man die Regierung abgeben. Schröder wäre dann zurückgetreten. Der hätte das, der hätte dann nicht weiter regiert. Und damit ist natürlich verbunden eine Menge Posten, eine Menge Ämter, klar, die man da hat. Aber auch, dass man sich dann hätte eingestehen müssen, dass dieses eigene linke Regierungsprojekt gescheitert wäre. Es wäre, man hätte die Regierung freiwillig abgegeben. Man hätte Neuwahlen gemacht, man hätte verloren und man hätte in der Opposition nicht mehr erzählen können, dass man irgendwie die Option auf erfolgreiches linkes Regieren hat. Und das heißt, wir sehen einerseits diese kapitalistischen Strukturzwänge, wir sehen auch ein bisschen das Vorschein, was man vielleicht subjektlose Herrschaft nennen kann. Also man muss sich irgendwie dazu entscheiden, diese Sozialreform zu machen, weil, wie Wasserhöfel sagt, das Ding ist sonst hier vorbei. Und wir sehen auf der anderen Seite eben die historische Dynamik. Also was passiert, wenn man mit linken Projekten Regierungsverantwortung übernimmt. Und wir gucken uns jetzt ganz konkret dieses Beispiel mit ganz vielen Videos an, aber es muss jetzt auch gerade vor den Landtagswahlen hier schon mal mahnend erwähnt werden, dass das bei weitem nicht das einzige Beispiel ist. Wir kennen einen rot-roten Senat aus Berlin aus den frühen 2000er Jahren, der hatte das Motto Sparen, bis die Schwarte kracht. Wir hatten die angeblich linksradikale Syriza-Partei, die mit einer rechtspopulistischen Partei in die Regierung gegangen ist, sogar eine Volksabstimmung durchgeführt hat gegen die Reformen, gegen die Wirtschaftsreformen, die gemacht werden sollten, damit man in der Eurozone bleiben kann. Dann ist damit Nein gestimmt worden, die haben die Reformen trotzdem gemacht. Das ist das, was linke Regierungsprojekte im Kapitalismus, das sind die Zwänge, vor denen die tatsächlich stehen. Und das war uns auf jeden Fall schon einmal wichtig. Wir gehen da gleich nochmal drauf ein. Aber angesichts dieser Rot-Rot-Grün-Romantik, die hier gerade vor den sächsischen Landtagswahlen auch in Kampagnen sich teilweise äußert, was wir gerne nochmal gesagt haben wollten. Ja, insofern lässt sich vielleicht auch schon mal konstatieren, dass das Problem weitaus größer ist, als viele sagen. Also, aber gehen wir noch mal kurz ein bisschen durch. Ich bin jetzt ein bisschen verzettelt in diesem, in diesem Vorgreifen. Genau. Also vielleicht noch mal, bevor wir jetzt noch mal weiter auf Hartz IV eingehen, vielleicht ist noch mal zu erwähnen, dass wenn wir uns jetzt Analysen zur aktuellen Zeit anschauen, also wir haben einen parlamentarischen Rechtsruck, wir haben eben nicht mehr diese linke Regierungsmehrheit, das steht sowieso nicht mehr zur Debatte. Und wir sehen, dass tatsächlich im Parlament auch die staatliche Handlungsmacht sich durchsetzt auf eine Weise, die sehr, sehr schlecht ist und die Verhältnisse noch schlechter macht, als sie vorher waren. Das heißt, über Parlament und Wahlen kann sich was verändern und zwar vor allem zum Schlechteren. Die Asylgesetze sind seit den 90ern immer weiter verschärft worden und durch den Rechtsruck hat das noch einmal eine ganz neue Dynamik angenommen mit der AfD. Das bezieht sich aber auch auf Themen wie zum Beispiel den Paragraphen 219a, wo dann in der Debatte um Schwangerschaftsabbrüche selbst die Grünen auf einmal anfangen, sich zum Lebensschutz zu bekennen, um bloß nicht von der CDU gejagt zu werden, die wieder von der AfD gejagt wird. Also das Ganze hat durchaus eine Dynamik, wo wir auch sagen, ja, der Staat ist nicht rein ideologischer Überbau und wir beschäftigen uns jetzt nicht mit Staat und Parlament. Das ist ein großes Problem. Und damit würde ich jetzt nochmal den Bogen zu Rot-Grün schlagen, was eben oft gesagt wird, ist, eine Ursache dieses parlamentarischen Rechtsrucks soll also eine gewisse politische Alternativlosigkeit im politischen Betrieb sein. Also das wird vor allem auf die Zeit der Großen Koalition beschränkt. Es wird eben gesagt, die politischen Unterschiede zwischen den großen Parteien seien nicht mehr sichtbar. Gerade durch die Großen Koalition, durch die Annäherung von CDU und SPD sei dies befördert worden. Und das würde eben dazu führen, dass in gewisser Weise Leute sich dann irgendwie rechtsradikalen Parteien zu wählen. Das ist grundsätzlich ohnehin schon eine sehr verkürzte Erklärung, weil sie natürlich ignoriert, dass dieses Potenzial für rassistische, faschistische Parteien schon lange vorher in der Bevölkerung da war, dass es nur keine Partei war, die in der Lage war, das organisatorisch einzufangen. Das belegen zum Beispiel die Heidmeier-Studien aus Bielefeld. Das heißt, wenn wir Ideologiekritik betreiben, müssen wir da natürlich noch viel weiter gehen. Was man doch zugestehen kann, ist ja durchaus, es gibt die Möglichkeit, bestimmte ökonomische Probleme im Kapitalismus, auch bestimmte Probleme, die aus der Politik der letzten Jahre resultieren, von rechts zu erklären. Man kann natürlich sagen, die Infrastruktur in den Kommunen wird schlechter wegen den Geflüchteten. Das ist natürlich totaler Blödsinn. Aber das sagen die ja und das glauben ja auch Leute. Und das glauben die Leute natürlich auch nur deshalb, weil sie auch Rassisten sind, sonst würden sie es nicht glauben. Aber man könnte es natürlich auch nicht sagen, wenn die Infrastruktur nicht tatsächlich scheiße wäre. Leute haben Angst wegen Flexibilisierungsdruck und Beschleunigung. Das wird oft dann auf eine vermeintliche Gender-Ideologie und Umerziehung vor allem in der kindlichen Bildung halt projiziert. Auf der anderen Seite lässt sich ja durchaus sagen, dass ein gewisser Konkurrenzdruck und Anpassung an neue Lebenswelten ja im globalisierten Kapitalismus gegeben ist und dass das auch durch staatliche Politik weitergegeben wird, zum Beispiel durch Hartz IV, wo gesagt wird, okay, du musst lebenslanges Lernen betreiben und dich immer auf den nächsten Arbeitsplatz weiterbilden. Wenn du das nicht machst, bist du an deiner Arbeitslosigkeit schuld und dann streichen wir die Mittel. Also sehr holzschnittartig gesagt, ließe sich durchaus zumindest teilweise an diese Erklärung anknüpfen. Und dann ließe sich aber auch sagen, wenn es tatsächlich stimmt, dass eine Mitursache des parlamentarischen Rechtsrucks diese politische Alternativlosigkeit ist, dann hat die nicht bei der Großen Koalition angefangen, sondern bei der rot-grünen Regierung 98 bis 2005. Und dann muss man auch so konsequent sein und sagen, dass auch das Aufkommen der Linkspartei daran nichts geändert hat. Warum eigentlich nicht? Man hat mit der Linkspartei nicht koalieren wollen, unter anderem, weil sie Hartz IV abgelehnt hat und zurücknehmen wollte. Und dann wäre man wieder an dem Punkt gewesen, den Kajo Wasserhöfel gerade benannt hatte, dann wäre der Laden vor die Wand gefahren. Es war keine ökonomisch realistische Option für Deutschland, das zu machen. Deswegen hat man die Linkspartei nicht in die Regierung genommen und trotz linker Mehrheiten im Parlament mit der Großen Koalition regiert. Das ist durchaus ein Erklärungsstrang, den man berücksichtigen muss. Und dann muss man auch berücksichtigen, dass tatsächlich ein gewisser Teil dieser Alternativlosigkeit durch kapitalistische Strukturzwänge kommt, die sich verschärft haben, durch eine globale Konkurrenzsituation, die so vielleicht vor 30, 40 Jahren noch nicht da gewesen ist. Und dass hier die Alternativlosigkeit, die in der Politik aufgeschieden ist, tatsächlich eine reale Alternativlosigkeit des bürgerlichen Staates ist. Damit meinen wir nicht, dass das irgendwie eine Art historische Notwendigkeit oder irgendwie so eine geschichtsmetaphysische Bewegung jetzt irgendwie sein soll, dass das notwendig so kommen muss, sondern wir meinen ganz konkret, dass so wie es Agnoli gesagt hat, es gibt eben strukturelle Begrenzungen dieser realautonomen Politik, die existieren und die sich zeigen im konkreten politischen Handeln und die auch politische Folgen haben. Und es mag durchaus sein, dass man bestimmte Teile der deutschen Bevölkerung, dass die ideologisch so fest auf dem Boden des Autoritarismus und Rassismus stehen, dass man die nie überzeugen können wird, irgendwie emanzipatorisch zu denken. Und wir sind die Letzten, die sagen, man muss die Leute da abholen, wo sie stehen. Aber es ist durchaus zu bedenken, dass eine gesellschaftliche Linke, die erfolgreich sein will, freilich auch glaubwürdig sein sollte. Und eine glaubwürdige Linke würde ein Problem bekommen, wenn sie eben argumentiert, wir wollen uns jetzt wählen lassen, um über Sozialreformen ökonomische, strukturelle Probleme hier zu lösen, nachdem man gesehen hat, was in der Bundesregierung, was in der Landesregierung, was in anderen linkssozialistischen Regierungen passiert ist, die an die Macht gekommen sind in Europa. Das heißt, man könnte durchaus mal in Frage stellen, ob es so eine günstige Strategie gegen den Rechtsruck ist, wenn wir die linke Strategie, die vor 10 Jahren krachend gescheitert ist, den Leuten jetzt wieder als Lösung des Problems anbieten. Genau. Wir gehen jetzt noch einmal ganz kurz ins Video rein und dann kommen wir zum abschließenden Teil oder zu den beiden abschließenden Teilen, die nochmal sehr viel kürzer sein werden, unseres heutigen Vortrags. Ach so, genau. Jetzt kommt nämlich ein Teil, den ich euch besonders gerne nochmal... Oh Gott, Entschuldigung, das wollte ich euch jetzt nicht antun. Ich wollte euch gerne nur noch einmal zeigen, da ging es nochmal um diese Thematik Parlamentarismus und Umsetzung von Sozialreformen. Da erklärt eigentlich nochmal Schäuble ganz gut, warum eigentlich... bestimmte Sachen halt diese CDU-FDP-geführte Vorgängerregierung nicht umgesetzt hat, die dann unter Schröder gemacht wurden. Das wollte ich euch nochmal zeigen. Sekunde. Jetzt labert da irgend so ein Politikwissenschaftler und dann kommt das. Heraus, immer passiv, zurückhaltend, mit Zahlen. Dann habe ich auch gedacht, manchmal ist die Geschichte listig. Denn die Regierung Kohl, unsere Regierung, hätte es sehr schwer gehabt, eine solche Entscheidung, die richtig war, zustande zu bringen. Denn die Opposition, also die Opposition bis 98 Rot-Grün, die hätten natürlich eine gewaltige Mobilisierung der Öffentlichkeit, wahrscheinlich auf die Straßen, gegen eine solche Entscheidung mobilisiert. Nee. Genau, also hier sieht man nochmal die Integrationsfunktion des Parlamentarismus, dass hier quasi... dieser kapitalistische Strukturzwang, Sozialleistungen zu kürzen, Arbeitsbedingungen zu flexibilisieren, der wird dann nicht von der eher konservativen Regierung umgesetzt, aus Angst, dass sich eine linke Opposition auch von linken Parteien dagegen bildet. Die linken Parteien hingegen stehen auch vor dem Strukturzwang, sind natürlich auch später dran, das heißt, die Arbeitslosigkeit war da dann schon auch größer. Und die müssen das dann machen, also umsetzen. Und die sind dann natürlich, haben dann natürlich diese Opposition als außerparlamentarische Opposition gegen sich. Und ihre eigene Parteibasis müssen sie dazu bringen, zuzustimmen, was natürlich solchen Reformen eine größere gesellschaftliche Akzeptanz verleiht. Das hat dann in Gänze nicht funktioniert. Wir haben es gerade gesehen, 80% der SPD-Parteitagsdelegierten haben zugestimmt. Die SPD diskutiert natürlich trotzdem noch heute drüber, ist aber auch natürlich nahezu zerbrochen an dieser Frage. So, wir gucken uns jetzt aber noch mal kurz was zum Thema Hartz IV an. Also wie ihr schon seht, es geht jetzt hier natürlich auch viel nicht konkret um Hartz IV als Lebensrealität, sondern um den politischen Diskurs, als das eingeführt wurde. Das ist einer der angekündigten Blindstellen des Vortrags. Als starker Idealist. Und so wollte er auch im Geschichtsbuch stehen. Nach den Versäumnissen der ersten 4 Jahre musste er handeln, sollte seine Regierungszeit nicht Episode bleiben. Das war die Zeit, in der ich mit aller Massivität zu dem Gefühl gekommen bin und zu der Erkenntnis gekommen, das geht so alles überhaupt nicht weiter. da ist im Grunde, ohne dass es das Wort schon gab, die Agenda 2010 entstanden. In diesen Koalitionsverhandlungen, die so nach außen so glatt liefen und die in Wirklichkeit uns alle gezeigt haben, Kinder, wir sind vor der Wand da, wir müssen was tun, wir müssen mehr tun als in der ersten Legislaturperiode. Sein drastisches Reformprogramm nannte er, flott und inhaltsleer, Agenda 2010. Wir werden, meine sehr verehrten Damen und Herren, Leistungen des Staates kürzen, Eigenverantwortung fordern und mehr Eigenleistung von jedem Einzelnen abfordern müssen. Es war auch vielleicht ein Fehler, dass man diese Agenda 2010 zuerst im Bundestag bekannt gegeben hat und nicht, was man ja dann nachholte, einen Parteitag damit befasst hat. Es war eine gezielte und geplante Überrumpelung der Partei, aus der Angst gespeist, dass man sonst diese Reformschritte nicht durchsetzen kann. Und wahrscheinlich hat Gerhard Schröder machtpolitisch sogar recht gehabt. Aber trotzdem trage ich ihm das nach, dass er so mangelnde Überzeugungsarbeit geleistet hat. Man muss ab und zu auch den Mut haben, die Dinge zu tun und sozusagen im Tun zu lernen und die Dinge zu leben. Ich glaube, wenn wir das damals offen erklärt hätten vorher, was wir da wollten und wohin die Reise gegangen ist und wobei manches das selbst noch nicht so ganz genau gewusst haben, das war ja auch selbst noch ein Lernen, dass wir dafür keine Mehrheiten bekommen hätten. Die Empörung war groß. Die Genossen empfanden die Agenda als Verrat an den sozialen Zielen der Partei. Wir verlassen mit der Agenda 2010 in wesentlichen Punkten klare Aussagen unseres Wahlprogramms. Der Ego-Taktiker Schröder ignorierte gnadenlos die Seele der Partei. Er hatte das Sagen, aber ihm fehlten die Worte. Wenn wir dieses Jahrzehnt und darüber hinaus politisch gestalten wollen, dann muss das Signal, dass wir die Kraft dazu haben, von diesem Parteitag ausgehen, liebe Freundinnen und Freunde, von diesem Parteitag. Das ist ein kultureller Bruch. Zwar ein kultureller Bruch mit den Traditionen der Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung, der hier vollzogen worden ist. Ihren Stammklientel fühlte sich überfahren. Schröder hatte nicht einmal versucht, ihnen seinen eigenen Lernprozess zu vermitteln. Ich glaube nicht, dass meine Gesellschaft erstmal tüchtig durcheinanderwirbeln muss und alles zerschlagen muss, damit man hinterher sozusagen dann wieder aus den Trümmern irgendwas Neues und Zeitgemäßes hervorziehen kann. Das halte ich einfach für einen Politikansatz, der, ich sag mal, das ist so wie Nero. Ne? Ich zünde die Stadt Rom erstmal an und dann kann ich sozusagen ein neues, glorreiches Rom bauen. Schröder hielt an der Agenda 2010 fest. Er gab den Parteivorsitz ab, um seine... Hier nochmal einmal ganz kurz. Ne? Wir sehen jetzt hier, also wir haben gerade ein Bild gesehen, da war dann der ehemalige, das war er jetzt, Antirevisionist Schröder neben dem ehemaligen Stamokappler Olaf Scholz auf dem Parteitag. Jetzt sehen wir hier, links neben Franz Müntefering steht dann auch der ehemalige Stamokappler Klaus Uwe Benneter, den man als Generalsekretär geholt hatte, neben dem Antirevisionisten Schröder, die dann gemeinsam die neue sozialdemokratische Linie durchsetzen. Auch mal spannend zu sehen sozusagen, es ist natürlich kein Argument gegen diese Theorien jetzt per se, aber es ist natürlich trotzdem spannend, mal nebeneinander zu halten, wo Leute anfangen und wo Leute dann enden. Kanzlerschaft zu retten. Das hat schlicht damit zu tun. So. So viel dazu nochmal. Genau. Also vielleicht abschließend zu diesem Teil zu Rot-Grün lässt sich nochmal sagen, das Problem ist eben nicht, dass die Linke eben zu wenig hoffnungsspendende Ideen hätte, wie das vielleicht eine linkspopulistische Philosophin wie Chantal Mouffe sagen würde, und dass man irgendwie deutlichere politische Kollektive konstruieren muss, um irgendwie Leidenschaften zu mobilisieren, sondern das Problem ist tatsächlich, dass die politischen Ideen, sozialistische politische Ideen, wie sie vielleicht noch vor Jahrzehnten umsetzbar waren, unter den gegebenen kapitalistischen Strukturbedingungen gar nicht mehr umsetzbar sind in Regierungshandeln. Und das heißt auch, die Mobilisierung von Leidenschaften und von hoffnungsspendenden Ideen, auch Verstaatlichungsfantasien eines Juso-Vorsitzenden, die können keine Abhilfe gegen dieses Strukturproblem schaffen. Und insofern ist es aus unserer Sicht sehr kritisch zu betrachten, wenn von Seiten der radikalen Linken auf diese fast schon linkspopulistischen Anwandlungen, die in Teilen der SPD neuerdings aufkeimen, irgendwie positiv reagiert wird, als würde das in irgendeiner Form ein glaubwürdiges, zukunftsfähiges politisches Programm bedeuten. Andererseits ist vielleicht dazu noch zu bemerken, dass wir jetzt durch die Entwicklung im Rechtsruck, seit dem Rechtsruck, seit 2015 sehen, rechte Politik scheint einfacher umzusetzen zu sein als Linke. Also man kann eben einfacher entscheiden, dass man Menschen abschiebt, an der Grenze auch vielleicht sogar auf sie schießt oder sie im Meer ertrinken lässt und nicht mal rettet, als dass man gewisse gesellschaftliche Strukturzwänge durchbrechen kann. Teilweise ist allerdings auch das Problem, dass vielleicht auch nur so ein Gedanke, den wir gar nicht ausgearbeitet haben, dass es so zu sein scheint, dass rechten Regierungen die Reproduzierbarkeit des Kapitalismus teilweise auch egal ist. Es gibt einige rechte Programmpunkte, wie zum Beispiel den Brexit oder auch wie das, was gerade im Amazonas passiert, wo man das Gefühl hat, den Regierungen ist das völlig egal, dass eine kapitalistische Sozialstruktur auf die nächsten Jahrzehnte auf dieser Basis nicht weiter bestehen kann. Denen ist das egal und ihren Wählern ist das auch egal. Das scheint so eine irrationalistische Ideologie zu sein, dass sie noch nicht mal auf Selbsterhalt der eigenen Sozialstruktur ausgerichtet ist. Das kann aber natürlich kein Programm für eine politische Linke sein. Ein Problem ist es gleichwohl, weil, und da kommen wir jetzt zu den beiden abschließenden Teilen, die auch ein bisschen kürzer sein werden als gedacht, weil ich einiges davon jetzt schon vorweggenommen habe. Genau, ein Problem ist es, da ist es halt deshalb, weil uns das als politische Linke natürlich in eine bestimmte strategische Situation versetzt. Und zwar in eine strategische Situation, in der wir Dinge, die wir früher als selbstverständliche menschenrechtliche Mindeststandards wahrgenommen haben, auf einmal verteidigen müssen. Das sieht man zum Beispiel eben im Bereich der Migrationskämpfe, ja, wo wir bis in den Jahren zum Beispiel 2012 bis 2015 eine Situation hatten, wo es starke, sich verstärkende Bewegungen von Geflüchteten gab, die bis hin dazu gegangen sind, dass sie Hungerstreiks gemacht haben, aber auch Protestmärsche, Besetzungen, die Erfolge erzielt haben, Abschaffung von Residenzpflicht, Abschaffung von, also in einigen Bundesländern, Abschaffung von in einigen Bundesländern Lebensmittelpaketen, Ersetzung durch Geldleistungen, wo tatsächlich der bürgerliche Staat und seine Vertreter ein Problem damit hatten, diesen Leuten zu sagen, na dann verhungert doch, wenn es euch hier nicht passt. Und das komische Bauchgefühl, das ich habe, das ist irgendwie, dass das zumindest heutzutage einfacher wäre in dem Diskurs, den wir heute haben, dass man Menschen sagt, okay, dann verhungert eben auf der Straße. Es ist ja mittlerweile sogar so, dass der Innenminister Witze über Abschiebungen anhand seines Geburtstages irgendwie macht. Das heißt, das ist nicht irgendwie ein Versagen oder eine Dummheit der Linken, dass jetzt irgendwie Forderungen wie zum Beispiel Break Isolation, Tear Down Fortress Europe schrittweise ersetzt werden durch Refugees Welcome und Willkommenskultur unterstützen, sondern das ist natürlich auch einfach ein Problem der strategischen Situation, in der wir sind. Das muss man zweifelsohne so anerkennen. Ich mache übrigens mal mit den Folien weiter, das war ja schon das Ziel. Genau, das ist zum Beispiel so ein Bild, ich glaube von 2014 oder so, vom Refugee Strike, von der Aktion. Viele von euch werden sich erinnern. Genau, dennoch ist natürlich nicht nur die Deradikalisierung von Kritik und Aktionsformen zu beobachten, sondern es gibt natürlich auch Verbesserungen, die wir sehen müssen. Also es gibt immer noch starke migrantische Kämpfe in der radikalen Linken oder in der Linken, zum Beispiel eben zum NSU-Komplex, was wir um den Prozess gesehen haben, das war gigantisch. und durchaus auch andere Entwicklungen, wie eine Entwicklung zur neuen Klassenpolitik, zu Sozialstreiks, aber auch zu Sachen wie dem Frauenstreik aus dem letzten Jahr, was wirklich hervorragend war und auch ein großer Fortschritt gegenüber Diskursen und Praktiken, die dann in den 10 Jahren davor ausgeübt worden sind. Also das Ziel von uns war jetzt nicht, hier alles schlecht zu reden. Aber schon zu sagen, gerade in Kampffeldern, die auch von Rechten beackert werden, also vornehmlich eben Migration, Nationalismus, autoritärer Staat, da gibt es in Teilen der Linken eine erstaunliche Hinwendung zu parlamentarischen Strategien. Und das zeigt sich in vielen Texten, also ich werde jetzt hier keine Beweisführung antreten, ihr könnt das alle selber nachlesen. Es gibt einen Text zum Beispiel in der Jungle World von 2 Vertretern der Gruppe Top Berlin, wo sie schreiben, die radikale Linke muss sich jetzt mal überlegen, welche Parteien der Kapitalfraktion sie unterstützen will. Es gibt andere Texte auch von den führenden Köpfen der interventionistischen Linken, wo irgendwie gesagt wird, wir müssen jetzt hier Werbung für eine rot-rot-grüne Regierungsoption vor der letzten Bundestagswahl machen. Und diverses andere, auch hier aus dem Umland, was wir jetzt gar nicht weiter erwähnen wollen. Und was gerade vor der sächsischen Landtagswahl aus unserer Sicht eine verpasste strategische Chance war, zu sagen, okay, dazu kommen, sage ich gleich nochmal 2 Sätze, aber auf jeden Fall eine verpasste strategische Chance war, was anderes zu machen. Also wir sehen das hier, die Demonstration von Unteilbar in der letzten Woche in Dresden. Das fängt schon, also da sind natürlich eine Menge Leute mitgelaufen, migrantische Selbstorganisationen, Antifa, dies und das und jenes, was man alles nur begrüßen kann. Aber das, was nachher in den Medien vor allem ankommt, ist natürlich, wenn so jemand wie der SPD-Außenminister so einen Tweet absetzt. Wir sind Unteilbar, egal welche Hautfarbe, wir haben dies und das und jenes. Stimmt natürlich alles, was er schreibt, ist alles schön. Aber ob das, was der da in der Regierung umsetzt, dem entspricht, da können wir ja nochmal drüber reden, wenn wir über die jüngste Asylrechtsverschärfung reden. So, hier wird es dann noch spannender, auch in Bezug auf unser Thema. Einer der führenden Köpfe, die damals erst als SPD-Generalsekretär, später auch als Minister diese SPD-Sozialpolitik durchgezogen haben, der auch bis heute steinhart dahinter steht, Olaf Scholz, war persönlich auf dieser Demonstration. Die SPD hat sich vorher angekündigt, es ist akzeptiert worden. Und das ist ein Maß an Geschichtsvergessenheit von links, was seinesgleichen sucht. Und wenn wir dann solche Kommentare wie das hier lesen, was soll man halt dazu sagen? Links gegen rechts. Ja, es gibt halt Leute, die sind irgendwie Faschisten und für einen autoritären Staat, die sind rassistisch, und es gibt halt Leute, die sind dagegen. Aber wenn wir darauf alle unsere politische Strategie verwenden und dann sozusagen vergessen, wie eigentlich tatsächlich Kämpfe geführt werden, nochmal das, was Rosa Luxemburg schon 1899 irgendwie sehr präzise differenziert hat, nämlich die Frage, welches Ziel hat man, welchen Weg wählt man dahin, und dass die Veränderung des Weges mitunter auch eine Veränderung des Ziels bedeuten kann. Wenn wir das alles komplett vergessen, dann ist das natürlich eine sehr verkürzte Sichtweise. Ja, dass es rechts und links gibt, wissen wir alle. Dafür hätten wir aber diese Demonstrationen nicht gebraucht, das wussten wir auch vorher. Also, anders gesagt, wir würden zumindest gerne mal die Frage stellen, und aus unserer Sicht wird sie sehr, sehr wenig gestellt in der aktuellen Debatte. Ist es wirklich so klug, gegen den Rechtsruck mit genau den politischen Kräften auf die Straße zu gehen, die Hartz IV durchgesetzt haben und die seit den 90er Jahren kontinuierlich das Asylrecht verschärft haben? Dafür müsste es zumindest wirklich gute Argumente geben. Ja, also aus unserer Sicht, und da sind wir natürlich weit davon entfernt, eine total tolle Praxis zu haben. Also auch wir als Gruppe, die wir das jetzt hier sagen. Wäre es halt viel mehr günstig, interessengeleitete Konflikte zu haben, die nicht auf Leidenschaften, nicht auf Konstruktionen basieren, sondern aus rational verständlichen Interessen von gesellschaftlichen Subjekten. Und dass wir eine Politik machen können, in der wir gemeinsam mit Menschen selbst zum Sachzwang werden, durch Aktionsformen wie Streik, durch Aktionsformen wie Sabotage, durch das, was zum Beispiel im Refugee Strike gemacht wurde, durch das, was der Frauenstreik vorhat, durch das, was in der neuen Klassenpolitik versucht wird, in wilden Streiks, auch das, was aber auch seit Jahren tatsächlich auch immer wieder gemacht wird. Es ist ja nicht, also wie gesagt, es ist völlig falsch jetzt zu sagen, die radikale Linke, das ist alles nur schlecht. Also das, was Gewerkschaften wie die FAU und die IWW hier in Deutschland auch seit Jahren leisten, ist ja auch zwar nicht riesig, aber doch kontinuierlich und gut. Und da müssen wir weitermachen, das auf eine breite Ebene stellen und gerade entgegen dieser parlamentarischen Exekutierung von Strukturzwängen uns hinstellen und sagen, wir kämpfen jetzt für unsere Interessen und wir setzen sie jetzt auch durch. Und dann können wir auch glaubhaft als Linke zeigen, dass wir politische Alternativen haben, die das Leben der Menschen im Hier und Jetzt verbessern können und dass wir zusätzlich noch eine Utopie haben, wie wir auch in unserer Veranstaltungsreihe besprochen haben, die sagt, okay, wir wollen eine Gesellschaftsstruktur, die völlig anders ist als die jetzige. Das fängt schon selbst bei Rosa Luxemburg an, da gibt es schon Ausarbeitungen über das Verhältnis von solchen gesellschaftlichen Kämpfen und dem Ziel des Sozialismus oder Kommunismus, wie wir sagen würden. Genau, das ist das, was wir eigentlich denken, was man machen könnte und sollte. Und ja, also wenn jetzt jemand gekommen ist, um zu wissen, ob wir jetzt dafür sind, dass man jetzt irgendwie wählen soll oder so, ja, mein Gott, dann kreuzt, also ja, ich werde irgendwas ankreuzen auf meinem Wahlzettel und auch irgendwas, was ins Parlament reinkommt, weil ich nicht will, dass die AfD eine Mehrheit kriegt. Ich hoffe, ihr wollt das auch nicht. Ich glaube aber nicht, dass das eine politische Strategie ist, die Linke weiterführt. Ich glaube auch nicht, dass eine rot-rot-grüne Landesregierung in irgendeiner Form gesellschaftliche Verhältnisse zum Besseren wenden wird, sondern das wird halt tatsächlich nur funktionieren, wenn wir wieder uns auf unsere Stärke besinnen und das sind basisdemokratische Organisationsformen, Basiskämpfe und da hätte man auch, und da haben wir natürlich jetzt auch vor der Wahl als Linke Chancen verpasst, gemeinsame Demonstrationen von selbstorganisierten Kräften machen können, hätte gerade darauf verzichten können, Kirchen, die ja auch ein großer Akteur von kapitalistischer Ausbeutung im Sozialmarkt sind und auch von reaktionärer Politik und Parteien hier mit einzubinden, damit sie sich nachher an die Spitze der Bewegung stellen. Das ist, glaube ich, was uns als radikale, antiautoritäre Linke eher geschwächt hat. Genau, also so war es zum Beispiel. Das war der 1. Mai 2017 in Pirna. Da ist die FAU mit 30 Leuten durch die Stadt gezogen. Das ist keine Massendemo, das ist aber auch keine Einzelaktion. Die sind super vernetzt in der Region und machen da wirklich Arbeit. Ein Projekt, was wir jetzt noch, damit man uns nicht vorwirft, wir würden jetzt hier nur meckern, also was wir auch ausdrücklich unterstützen und wozu wir aufrufen, ist, falls es nach der Wahl zu Koalitionsverhandlungen zwischen CDU und AfD kommen sollte, dann unterstützen wir die Kampagne Wir streiken und wir unterstützen explizit den Aufruf dagegen, in den Streik zu treten. Wir glauben, da werden viele Akteurinnen und Akteure mitmachen, die anderer politischer Meinung sind als wir, aber wir glauben, dass das eine Form ist, wo wir zumindest sagen können, durch eine Aktionsform, die basisdemokratisch organisiert ist und die außerparlamentarisch stattfindet, die Dinge lahmlegt, die den Alltag unterbricht und auch, wenn möglich, Produktion unterbricht, wo wir sagen können, da werden wir selbst zum Sachzwang, da üben wir Druck auf die Politik aus und da ergehen wir uns aber nicht gleichzeitig in der Illusion notwendigerweise, dass irgendwie parlamentarische Koalitionen jetzt die neue politische Alternative für die Linke sind. So, ich habe jetzt durchaus 20 Minuten überzogen, dafür möchte ich mich in aller Form entschuldigen, möchte nochmal unsere Kontaktdaten euch nahelegen, also schreibt uns gern eine E-Mail, thefutureisunwritten mit Unterstrichen @riseup.net oder setzt uns einen Tweet ab, schreibt uns auf Facebook und natürlich, oder würde ich mich sehr freuen, wenn noch viele von euch zur Diskussion bleiben würden. Mein Vorschlag wäre, dass wir allerdings erstmal eine kurze Pause zum Rauchen machen und die, die dann bleiben wollen, können gerne bleiben. Und dann machen wir noch eine Diskussion dazu.